Ihr hört jetzt 1Live Domian vom letzten Samstag. Bitte heute nicht anrufen. 1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio am Samstag. Mein prominenter Gast heute, den ihr jetzt live in der Sendung auch anrufen könnt, die Telefonnummer ist eingeblendet, hat einst mit Teller von Sinnen in einer Wohngemeinschaft gelebt. Man munkelt, dass er so ungefähr 650 Plüschtiere zu Hause hat. Und er ist einer der ganz Großen im deutschen Fernsehen, obwohl er nur 1,68 Meter groß ist. Herzlich willkommen, Dirk Bach. Guten Abend. Sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Du bist ja so noch gar nicht sehr lange zurück aus dem Dschungel, ne? Nee, 2 Wochen sind es jetzt. Ihr habt noch einen Urlaub angehängt? Ja, genau. Wenn man schon so weit fliegt, dann möchte ich immer noch ein bisschen da bleiben. 2 Wochen konnten wir noch dranhängen. Und jetzt bin ich ganz frisch hier und habe gerade Cover Me gemacht. Und das ist jetzt das Erste, was ich überhaupt tue im Fernsehen. Was mich sehr ehrt, was mich sehr freut. Der erste Fernsehauftritt, Talkshow-Auftritt nach dem großen Erfolg vom Dschungel. Kann ich doch zugeben. Diese Sendung beginnt immer mit 5 Fragen. Gut. 5 Einstiegsfragen. Okay. Und ich möchte dich um eine kurze und kompakte Antwort bitten. Gut. Die erste Frage lautet, gibt es bei dir ein Geheimnis in deinem Leben, von dem wirklich niemand etwas weiß? Ja, jetzt kein großes, dramatisches, aber klar. Also ich glaube nicht, dass ich alles allen erzählt habe oder auch nur bestimmten. Das ist immer irgendwas. Ja. Welche Strafmaß würdest du für Kindesmissbrauch befürworten? Oh, das ist jetzt schwierig, weil ich nicht weiß, welches es gibt. Das ist schwierig, jetzt irgendwas zu sagen. Irgendwie. Also ich gehöre nicht zu denen, die rufen, alle für immer wegschließen. Also ich finde, da muss man mal ganz ruhig genau hingucken und sich überlegen, was da zu tun ist. Falls es da irgendwie nicht richtig ist mit dem, was da ist, muss man da, glaube ich, lange drüber sprechen. Also nicht zu schnell solche bösen Parolen rufen. Bei welcher Fernsehsendung würdest du am liebsten den Fernseher in die Luft sprengen? Oh, nie, weil ich mag Fernsehen in jeder Form. Also ich mag das Trash-Fernsehen wie auch das sehr anspruchsvolle. Also ja, das gefällt mir gut. Also ich finde es schön, dass es dieses Medium gibt mit all diesen, auch mit den Niederungen. Mhm. Welches Lebensziel hast du? Welches Lebensziel? Das ist auch wieder so ein großes. Also für mich ist immer das Ziel, dass sich irgendwas entwickelt, also das, was passiert. Also wenn ich auf irgendeinem Ding stehen bleiben würde, also auf so einem Punkt, wo man denkt, da hat man was erreicht oder so, und das wäre es dann, das wäre furchtbar. Also da müssen verblüffende Dinge auch für mich geschehen. Ja. Und die letzte Frage, was würdest du Gott fragen? Da tue ich mich sehr schwer. Also mit Gott, ich will nicht verneinen, dass da was ist, aber wäre nicht meins. Also ja, einem Gott was zu fragen. Okay. Also wenn er da ist, dann ist er, glaube ich, nicht da, um mir Fragen zu beantworten. Also ihr Lieben, wenn ihr den Dirk aber etwas fragen wollt, wenn ihr mit Dirk Bach sprechen wollt, wenn ihr ihn fragen wollt, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet vielleicht, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin, das ist die Valeska und Valeska ist 16 Jahre alt. Hallo Valeska. Ja, hallo. Hallo, ich grüße dich. Hallo Domian, ich wollte dir ein großes Kompliment an der Sendung machen. Dankeschön. Spitze. Und dann wollte ich den Dirk Bach gerne mal fragen. Ja. Ja. Und zwar, ob er schon mal versucht hat, eine Diät zu machen oder ob er darüber nachdenkt. Ist vielleicht etwas gemein, ich weiß, warum? Aber... Warum ist das gemein? Warum soll das gemein sein? Ja, halt so. Nö, ich finde es gar nicht gemein. Ich habe eine Diät gemacht, gerade letztes Jahr. Ich habe ein Stück gespielt in Berlin, das ist Klassentreffen und da fand ich, dass ich 20 Kilo leichter sein sollte und dann habe ich 20 Kilo abgenommen. Und das ist gelungen? Ja. War es schwer für dich? Ich denke, Diät ist was Unangenehmes. Das gefällt einem nicht. Also Aber es geht natürlich. Ich glaube, Valeska, dass wir beide sehr scharf darauf sind zu erfahren, wie er die 20 Kilo runtergekriegt hat. Ne? Ja, genau. Sehr wenig gegessen. Das war, ja, also es war nicht erfreulich. Aber ich habe es halt. Also keine spezielle Diät, sondern einfach nur FDH, frisst die Hälfte und das war's dann. Ja. Und das war mir einfach wichtig für die Figur. Also ich bin ja jetzt immer noch nicht dünn, aber das hat mir besser gefallen für die Glaubwürdigkeit aus der Geschichte. Alles. Und dann wollte ich gerne mal fragen, ob, also ich wollte dem Dick Bach noch ein Kompliment machen, weil ich fand echt spitze, wie er die, ich bin als Star mich heraus moderiert hat. Das fand ich echt klasse. Dankeschön, danke. Danke, Valeska, für deinen Anruf. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Es geht gleich weiter mit einem Anruf, und zwar mit Frank. Und Frank ist 40 Jahre alt. Hallo, Frank. Einen wundervollen guten Abend, Domian. Frank. Dirk Bach. Hallo. Deine Frage an den Dirk. Ja, also das Stichwort ist ja schon gefallen. Dschungelcamp sicherlich in aller Munde. Meine Frage an Dirk Bach ist, warum er in einer solch für mich zumindest dummen und menschenverachtenden Sendung teilgenommen hat, was seine Motivation dazu war. Ja, also das ist jetzt schwierig. Also ich finde sie halt nicht dumm, weil dann würde ich sagen, ich bin dumm. Weil ich denke, wir haben es nicht dumm moderiert. Also ich finde, dass es eine ganz gelungene Unterhaltungssendung ist. Und also menschenverachtend finde ich das nur überhaupt nicht, weil die wir daran teilnehmen, also die Menschen, die im Baumhaus sitzen, wie auch die Kandidaten, unsere Prominenten, sind ja nun professionelle Entertainer und wissen, was sie da tun. Sie nehmen an einer Unterhaltungssendung teil. Ich finde das nicht menschenverachtend, was da passiert. Was findest du daran menschenverachtend? Also ich glaube, ich stehe auch mit dieser Meinung nicht alleine da. Das ist auch in der öffentlichen Meinung so dargestellt wird, dass also Formate dieser Art mit dazu beitragen, dass zum Beispiel Kinder auch mehr zu Gewalt, zu Oberflächlichkeit erzogen werden. Und ich finde einfach, es passt nicht in dein bisheriges Leben, in dein Profil, in so einer Sendung einen Moderator zu spielen. Und damit wird für mich auch nicht ein Format besser, selbst wenn du das super moderiert hast. Aber Frank, lass mich kurz mal irgendwas fragen. Warum meinst du, dass diese Sendung gerade zur Gewalt animiert? Das verstehe ich nicht so recht. Also ich denke, man hat teilweise dort Bilder gesehen, wo Menschen für Geld ein materielles Ziel Dinge gemacht haben, die einfach mit meinem Bild von einem menschenwürdigen Leben nichts zu tun haben. Okay, aber direkt mit Gewalt. Was ist das? Ist das, weil Menschen in einem Dschungel sind und in den Schlamm gehen und neben einer Schlange sitzen? Also das ist jetzt eigentlich nicht so besonders. Also es ist doch kein Foltercamp oder so. Also ich glaube, da prallen zwei Meinungen aufeinander. Ich glaube, da ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich würde da ganz klar unterscheiden zwischen Sendungen, zum Beispiel sowas, was Big Brother ist. Da sind unschuldige Menschenkinder, die meinen, dass sie damit irgendwie ein schöneres Leben bekommen oder irgendwas Besonderes. Und eben in dem, was wir machen, wo einfach die Leute, die da drin sind, die das machen, alle genau wissen, was dieses Medium ist, was Unterhaltung ist und nichts anderes tun als eine Unterhaltungssendung. Also ich weiß nicht, was daran menschenverachtend sein soll. Vor allem, weil ich nicht finde, dass da irgendwas Gewalttätiges passiert. Also da gibt es, glaube ich, ein paar andere Sachen, die man ausschalten könnte, wenn man irgendwie auf die lieben Kindlein aufpassen möchte. Lieber Frank, danke für deinen Anruf. Alles klar, tschüss. Tschüss. Tschüss. Dirk, wie erklärst du dir diesen wahnsinnigen Erfolg von dieser Sendung? Ich weiß es ja nicht, ich kann es nicht sagen. Also ich bin natürlich dann immer weit weg, weil wir machen es da. Wir sind da zu 300 Menschen in diesem Dschungel und machen es und nichts anderes passiert für uns. Und wir leben auch in dem Dschungel, deswegen gucken wir da natürlich auch ganz anders drauf, weil wir in diesem Dschungel sind. Und man verhält sich dann einfach auch, man passt sich dem natürlich auch an. Also kann ich also gar nicht so, kann nicht genau nachvollziehen, was da ist. Ich meine, es ist nichts anderes als eben dieses Experiment, was passiert mit Menschen, die wir eben sonst nur irgendwie aus der Gala kennen oder von irgendwelchen Empfängen, wo sie an Gläschen Sekt schlürfen. Was passiert mit denen, wenn wir auf einmal das alles weggenommen kriegen und sitzen da im Dschungel? Es ist nicht mehr als dieses Experiment. Es befriedigt den Voyeurismus wirklich. Klar, man möchte ja immer rauskriegen, was erzählen die dann. Aber was glaubst du, welcher der Insassen jetzt von der letzten Staffel sich während seines Dortseins am meisten demaskiert hat? Ich weiß gar nicht mit dem Demaskieren, ob das wirklich passiert. Also denen ist ja nun auch klar, dass da Kameras sind. Das kann mir ja keiner erzählen, dass sie das wirklich so haben. Ich bemühe sich am Anfang noch ein bisschen vergessen. Ja, mag sein. Also ich glaube, die meisten haben sich einfach so präsentiert, wie sie auch gerne, wie sie sind und wie sie gerne sein möchten. Also demaskiert, weiß ich nicht. Ich glaube, das passiert immer in so kleinen Momenten, wenn man denkt, jetzt sind sie wirklich vollkommen wahnsinnig geworden. Du kennst die Serenik Ja, schon länger. Kanntest du sie vorher? Ja, man kennt ein paar eben. Das war für mich bei dieser Staffel fast ein bisschen schwierig, weil Willi kannte ich natürlich, Isabel kannte ich, Desiree kannte ich. Hat sich deine Meinung über diese Renick während der Sendung verändert? Nein. Nein. Hatte ich den Eindruck ein bisschen? Nein, man ist natürlich... wir sehen ein bisschen mehr. Dadurch kriegen wir natürlich auch noch ein bisschen... unvermittelt damit, was dann passiert, und dann hast du natürlich mal ein bisschen mehr Mitleid mit dem einen oder anderen, aber ich war eigentlich natürlich, meistens war ich für Isabel. Und dann musste ich aber natürlich irgendwann auch sagen, also wer da so gnadenlos durchgeht und das alles aushält und immer noch eine große Entertainerin bleiben kann, was Ronick ja nun doch auch war, dann muss ich da auch meinen Hut ziehen. Wenn du dir einen von denen, die mitgemacht haben, als Freund hättest aussuchen sollen, müssen, können, wer wäre das gewesen? Das finde ich schwierig. Also, das würde ich jetzt ja auch nicht sagen, wenn ich mit jemand irgendeinem anderes so machen würde, wie ich da als Freund habe. Also, Hella ist... meine beste Freundin, und ich hoffe, dass sie niemals im Dschungelcamp sitzen wird. Und ich glaube, ich kann da ganz sicher sein. Aber im Ernst, was denkst du über die Leute, die das da machen, die dorthin gehen? Ist da so ein bisschen Häme, so eine leichte Verachtung doch auch schon dabei? Nein, warum Verachtung? Ich weiß nicht, warum wir das hier haben mit der Verachtung. Also in England, jetzt läuft ja gerade in England, die vierte Staffel, die sind ja nach uns direkt angekommen, da freut man sich einfach nur daran, wer da alles reingeht. Da gehen sehr verblüffende Leute rein. Also da geht natürlich auch unglaubliches... das eine oder andere Sex, Seite 3 Mädchen und Lady Diana's Butler. Aber da sind auch wirklich große Schauspieler drin und Journalistinnen und ich weiß nicht was. Die haben da einfach unheimlich viel Spaß dran, was mit diesen Menschen da passiert. Und ich möchte da wirklich auch nicht anders drauf gucken. Also ich möchte die weder verachten, die da reingehen, noch möchte ich... Wobei, wenn ich mir so eure Moderationen vor Augen halte, die ich grandios fand, die ich sehr, sehr gut fand, da, die waren ja doch schon sehr gespickt mit zumindest Ironie. Ja, natürlich. Aber das böse Ironie. Ja, das finde ich, das muss aber auch eben sein. Also das tut dem Ganzen, finde ich sehr gut. Das macht es einfach, also ich denke, es muss einfach auch einen Bruch haben. Also es darf nicht einfach so glatt daherkommen, 1:1, sondern man muss sich da selber brechen. Also sich nur sind das ja Leute, deren Karriere nicht gut läuft und die versuchen dadurch wieder ins Gespräch zu kommen, ein bisschen Kohle zu verdienen, in der Hoffnung auch vielleicht nochmal einen richtigen neuen Start zu finden. Könntest du dir vorstellen? Nicht nur, also das kommt, das ist ganz unterschiedlich, denke ich, was da ist. Da sind ja auch Menschen, also warum Dolly Buster überhaupt gegangen ist, ich habe keine Ahnung, was sie da eigentlich wollte. Die Sirenik, das ist ein interessanter Weg, den sie da eingeschlagen hat, aber ich meine, sie war eigentlich und ist sie immer noch eine wunderbare Kabarettistin. Warum sie das jetzt getan hat, vielleicht einfach um bundesweit den Namen zu streuen. Vielleicht ist das ja. Und natürlich sind da eben auch Leute drin, die man schon länger nicht mehr irgendwie so richtig präsent hatte, aber ich glaube nicht, dass es nur der Karrierestart sein kann. So die ganz Großen sind ja eigentlich nicht dabei. Nee, müssen ja auch nicht. Also die sehen wir ja sowieso immer. Ist doch viel schöner, dass wir die sehen, die wir so sehen. Könntest du dir vorstellen, wenn du irgendwann wenn das irgendwie nicht mehr so richtig gut klappen würde mit der Karriere, was ich nicht glaube, aber spielen wir das mal durch, dass du da auch reingehen würdest? Nee, weil ich sehe mich in solchen Formaten nicht. Also das, was ich tue, ich gehe gerne in jede Unterhaltungssendung sonst und mache mich zum Dödel bei Wer wird Millionär und der IQ-Show oder was es sonst an Ratequizzen gibt, aber das ist das, was ich tue. Mehr wird es nicht geben. Ich gehe in keine Container und ich gehe auch nicht in ein Dschungelcamp. Hier ist Diana, 22 Jahre alt. Hallo Diana. Hallo, schönen guten Abend, ihr beiden. Hallo. Eine Frage. Und zwar Jan Dirkbacher Frage, wo ihr seine tolle, positive, ansteckende Energie und Humor hernimmt. Ich weiß nicht, also ich mühe mich einfach, weil ich denke, das Leben ist netter, wenn es so ist. Wenn man das schafft. Also ich bin wahrscheinlich grundsätzlich positiv, obwohl ich im Moment gerade noch nachzittere vor Empörung über das Druck. Aber sonst bin ich halt ein sehr optimistischer, fröhlicher Mensch. Kann man gar nicht so erklären. Nee, man kann es nicht wirklich erklären. Nee. Es ist vielleicht angeboren, ich weiß nicht. Es ist irgendwie da, auf jeden Fall. War es das, Diana? Das war's. Okay, alles tschüss. Klar, tschüss. Genau. Und wir haben Sabrina, 21 Jahre alt. Hallo Sabrina. Ja, hallo Domian, hallo Dirk. Hallo. Ich wollte den Dirk mal fragen, wann er sich wie geoutet hat zum Schwulsein und wie Familie und Freunde reagiert haben. Also richtig geoutet eigentlich nie, weil als ich wusste, also irgendwann setzt man sich ja so in der Pubertät mit der Sexualität auseinander und dann war es mir halt irgendwann klar, dass es so ist. Und das war halt zu einer Zeit, als das auch so in den 70ern, da war das alles nicht so schwierig. Also da waren wir ja die Erben der sexuellen Revolution sozusagen und konnten da ganz frei zu dieser Zeit eigentlich damit umgehen. Also das war dann auch kein Problem für Familie und Freunde. Also da hat man halt sowieso viel drüber gesprochen und jeder wusste nicht genau, wo geht es hin und alles war sehr offen in der Zeit. Also es hat sich ja leider wieder ein bisschen zurückentwickelt in den letzten 20, 30 Jahren. Also da habe ich einfach Glück gehabt. Das war die Gnade meiner frühen Späten oder was auch immer geworden. Also das war einfach ganz okay. Frage beantwortet, Sabrina? Ja, ich wollte mir wohl noch ein Kompliment machen, zwar mit dem ich bin als da rücklich raus mit der Sonja. Das habt ihr echt super gemacht. Danke, also, ich hoffe, dass da auch noch eine Staffel kommt. Ja, ich denke, in einem Jahr gibt es wieder eine, glaube ich, ja. Okay, gut. Tschüss, Sabrina. Danke, tschüss. Du lebst in einer Beziehung mit einem Mann. Ja. Schon sehr lange. Ja, das ist jetzt schon 9 Jahre. Ja. Also eigentlich fast 10, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Er hat mir geschrieben und ach, ein Fan war das? Ja, eigentlich so, ja, ein Fan, ein sehr netter Fan. Und dann hat er nochmal geschrieben und sagt entweder, aber ist es ein sehr netter Mann oder er ist verrückt. Und wenn er verrückt ist, steht er vielleicht sowieso irgendwann vor der Tür. Also habe ich ihn einfach dann mal getroffen beim Theater. Und aber wahrscheinlich haben hier sehr viele Männer auch damals geschrieben und Fans. Und warum hast du gerade auf den Brief geantwortet? Ja, es war halt ein besonderer Brief. So ach, war das besonders? Das war besonders reizend. War kein Bild dabei? Nee, war kein Bild dabei, nee. Nee, das war einfach richtig sehr ganz lieb und besonders. Und irgendwas, ja, irgendein guter Stern hat das dann so gemacht, dass das dann wirklich passiert ist. Kannst du dich noch an einen Satz erinnern, der dich besonders beeindruckt hat in diesem Brief? Nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich weiß nur, dass ich weiß nur noch die Situation. Ich habe ihn aufgemacht und mitgenommen und bin damals mit einer Autorin und einer Redakteurin nach Amerika geflogen, weil wir sollten das Sitcom studieren. Und da war das Erdbeben in Los Angeles und wir mussten in New York notlanden und da war minus 20 Grad und alle Landebahnen vereist. Ich weiß nur diese Situation, dass wir im Flugzeug saßen und haben das gelesen, auch noch zu dreht. Und es war besonders. Das ist sehr nett und da kümmere ich mich mehr drum. Ja, genau. Das ist ja eine lange Zeit, 19 Jahre. Warum seid ihr nicht verheiratet? Wir haben in Amerika, in Key West, so eine Trauungszeremonie gemacht. Also für uns hat es die Bedeutung und wir haben das dann ansonsten auch beim Notar hier einfach bestimmte Dinge gemacht, die für uns dann ausgereicht haben. Und das, was bis jetzt hier halt gibt mit dem Heiraten, das finde ich noch nicht ausreichend. Also ich möchte das eigentlich erst machen, wenn es wirklich gleichberechtigt ist. Mich nervt dieser Sonderstatus, der ja immer noch bestehen bleibt, wegen dem Schutz der Familie. Genau, es geht langsam, es geht voran. Ich finde auch doll, was erreicht wurde. Ja. Also, wie kommt das eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich mich täusche, aber mir kommt das so vor, dass man euch beide selten in der Öffentlichkeit sieht. Wie kommt das? Also erstmal, ich bin nicht so viel in der Öffentlichkeit. Ich bin in der Öffentlichkeit, wenn ich arbeite. Also wenn ich zu dir komme, das ist dann bestimmt das meiste an der Öffentlichkeit. Sonst sind wir, da nehmen wir da nicht teil. Und er war auch nie mit. Er war, glaube ich, einmal habe ich gezwungen, er wird Millionär, musste sich ins Publikum setzen. Mag er das nicht gerne. Nee, das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen und das soll man ihn nicht quälen. Was macht er vom Beruf? Ja, er ist im Hause tätig, sozusagen, er ist der Hausmann. Also, ist die Rollenverteilung? Nö, also es ist nicht so wild, die Rollenverteilung. Also es ist jetzt natürlich klar, da ich meistens draußen bin und da viel tue und im Theater, im Studio oder sonst irgendwo ist, und dann macht er klar Sachen, die zu Hause sind, aber wenn wir dann zusammen sind, dann gibt es doch nicht mehr diese Verteilung. Also wenn ich nicht nach draußen gehen muss, das ist einfach, wie es sich natürlich ergibt. Also ich kann das aber auch alles tun. Habt ihr so gemeinschaftliche Kasse auch? Oder ja, teilst du ihm so ein Haus, das Geld? Nein, uns gehört alles zusammen. Also da gibt's kein Zugeteiltes, also uns gehört alles zusammen. Wenn man so lange zusammen ist, ist das, glaube ich, eine ganz normale völlig normale Sache, dass so im Bereich der Leidenschaft die Sache sich so ein bisschen abkühlt. Wie erlebst du das für dich? Wie erlebt ihr das? Oder wie geht ihr damit um? Ich denke, du musst für dich einfach gucken, was das Wichtige ist, also was die Dinge sind, worum es die Beziehung gibt und sozusagen es da genügend Gründe gibt, glaube ich. Was dann ist das alles? Dass sich man das immer liebt, glaube ich. Also das ist das Wichtige. Und ansonsten ist das natürlich auch immer Veränderungen passieren da, wie seid ihr alles. Treu? Ja. Ja. Könntest du dir vorstellen, könntest du dir so ein Modell vorstellen, was ja durchaus legitim ist, wenn man sagt, okay, wir beide sind sehr lange zusammen, mit der Leidenschaft, das hat ein bisschen nachgelassen. Ja. Wir haben jetzt so ein Modell, dass wir sexuell ein bisschen unsere eigenen Wege gehen, wir erzählen uns das aber immer, aber wir schützen unsere Liebe. Könntest du dir das vorstellen, für dich und für euch? Das mag es geben. Also ich habe es schon in diversen Beziehungen gegeben, wo es schief gegangen ist. Aber es gibt auch welche, wo es geht. Also gerade wenn ich wunderbare alte Freunde, die also dann so richtig 50 Jahre oder so an Beziehungen auf dem Buckel haben, die erzählen, dass sie das irgendwann dann hatten, das ist ja toll, dass das ging. Aber ich kenne es halt viel bei Menschen, die so im gleichen Alter sind. Schade, war mal eine nette Beziehung. Ja, aber auch schade, wenn eine Liebe wegen der Sexualität, weil die Sexualität nicht mehr so funktioniert, wenn sie dann kaputt geht. Deswegen könnte man ja vielleicht da so solche Modelle suchen. Also ich finde das durchaus. Also ich finde es nicht falsch, das zu tun. Aber du kannst es für dich nicht klar sagen. Also im Moment kann ich mir das nicht vorstellen. Ist ein eifersüchtiger Typ? Doch, glaube ich schon. Also ich muss es nur irgendwie nicht sein. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Rechte von Homosexuellen leider noch immer nicht ganz hundertprozentig angeglichen sind an die von verheirateten heterosexuellen Paaren. Dennoch die Frage an dich jetzt, ihr beide könntet das noch nicht, aber an dich, könntest du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Von meiner Position aus nein. Das liegt aber jetzt mehr an dem, was ich tue. Also weil du so viel weg bist. Da ist kein Platz für einen kleinen Menschen, geschweige denn, also da ist noch nicht mal Platz für einen kleinen Hund. Also ist da definitiv kein Platz für einen kleinen Menschen. Und keine Sehnsucht nach einem Kind? Ab und an? Nee, also ich glaube, also wenn man sich mal entschlossen hat, irgendwas zu tun, was in diesem Bereich ist, was ich tue und was du dann auch mit so einer großen Leidenschaft machst. Also wenn ich an die ganzen Schauspieler-Ehepaare denke, die ich kenne und an ihre armen Kinder, was die alles durchmachen müssen, nee, das ist keine gute Idee. Gerade bei Homosexuellen, die früher immer gesagt haben, nee, Kind wollte ich nie. Aber wenn die so, weiß ich jetzt, so ins Alter von 40, 45 kommen, dass sie dann schon sagen, ich hätte doch auch sehr gerne ein Kind und würde mich gerne darum kümmern und das erleben, wie das aufwächst und begleiten und so weiter. Nee. Ist nicht der Fall. Nee, also, nee, das ist, das wäre nicht gut fürs Kind. Wir telefonieren. Ja. Wir telefonieren mit Bärbel und Bärbel ist 47 Jahre alt. Hallo Bärbel. Ja, guten Abend, ihr beiden. Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich freue mich ja richtig, dass ich mal durchgekommen bin. Erstmal will ich sagen, dass ich ein ganz großer Fan bin von Dirk Bach. Oh, danke. Und auch von Hella von Sinn. Ja. Und alles sehe, was überhaupt von den beiden kommt. Und bin ein bisschen traurig, dass das ein bisschen wenig ist so im Fernsehen, was der Dirk Bach macht. Das könnte ruhig noch mehr sein. Noch mehr? Ich mache das schon zu viel. Mein Gott, nee, das wär zu viel. Deswegen bin ich auch sehr traurig, dass die Sendung, die er mit Hella zusammen gemacht hat, da so plötzlich wieder aufgehört hat. Und das wäre auch meine Frage. Ja, da kommen noch zwei Folgen. Ich weiß nicht genau, wann sie kommen. Ich glaube sogar ganz bald. Also ich bin mir dann nur nicht gerade orientiert. Also sie sollen, glaube ich, aber noch in diesem Jahr kommen. Kommen noch zwei Folgen und ja, dann hoffen wir auch, dass wir neu machen. Also wir haben 7 gemacht, 5 sind gelaufen und 2 kommen jetzt. Achso, da gibt es noch keine Entscheidung, ob die Staffel... Wir haben ja gerade so einen kleinen Umbruch bei RTL und wir wissen alle... Es gibt einen neuen Chef. Genau, es gibt einen neuen Chef und was da jetzt wirklich alles passiert. Also dann drücken wir mal die Daumen, Bärbel, dass es eine weitere Staffel gibt. Aber die 2 kommen noch. Dass wir Hella versprochen. Nächstes Jahr dann sehen. Okay, das klang so nach Berlin, stimmt das? Und im Leben. Dankeschön, wir hören. Okay, tschüss. Das klang nach Berlin. Ja, ich bin eine Berlinerin. Stefanie, 23 Jahre alt. Hallo Stefanie. Ja, hallo Domian. Hallo Stefanie. Und zwar, ich habe folgende Frage an Dirk. Der hat ja zu der Film, nicht das Hörbuch, gesprochen. Genau. Und da wollte ich mal fragen, wie das war, die ganzen Fs durch Ks zu ersetzen und die Ks durch Fs und ob du das vielleicht mal jetzt auch vormachen kannst. Oh nein! Nein, das kann ich nicht, weil ich kann es wirklich nicht improvisieren. Das ist ganz schön schwierig. Also ich konnte das nur, weil ich natürlich den Text vor mir hatte. Dem Himmel sei Dank, beim Hörbuch. Darf man ja den Text vor sich haben, wenn man das liest. Das ist furchtbar schwer. Nee, das könnte ich jetzt aus dem Stand überhaupt nicht machen. Ich fand es schon unglaublich, wie Walter das geschrieben hat. Aber ein entzückendes Buch. Hat sehr viel Freude gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Ist das eigentlich Zufall, dass der Phönix dir auch ähnlich sieht? Das will ich weiter mal fragen. Ich weiß es nicht. Also mittlerweile schreibt er ja fast wirklich schon für mich. Kann natürlich sein, dass er ein bisschen an mich gedacht hat, dass er gemalt hat. Okay, Stefanie. Ja. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Und Christian, 30 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hallo Jürgen, hallo ja, Dirk. Hallo Christian. Ich habe ein etwas weniger humoriges Thema, das ich gerne mit dem Dirk mal kurz besprechen möchte. Ja. Und zwar geht es um den Fall Wolfgang Daschner, das ist der ehemalige Polizeivizepräsident von Frankfurt, der damals im Fall von dem ermordeten Bankierssohn Jakob von Metzler Folter angeordnet haben soll, damit dieser, der Mörder wiederum im Verhör... Also angedroht, glaube ich, ne? Also er hat es nur angedroht, ja. Genau, richtig, er hat es ja. Nur angedroht. Angeblich, das steht auch nicht so ganz fest, es steht relativ fest, es gibt mehrere Zeugen, die ihn sehr belasten, den Mörder Folter angedroht haben soll, damit dieser wiederum den Aufenthaltsort des Jungen preisgibt. Ich möchte ganz von Dirk wissen, ob er solche Methoden für legitim hält, grundsätzlich, nee. In einer solchen absoluten Grenzsituation. Also ich kann in der Grenzsituation den Menschen verstehen, dass es so weit kam, dass er das vielleicht angedroht hat, das kann ich vielleicht nachvollziehen, aber wir dürfen es, glaube ich, niemals gestatten, weil ich meine, wie willst du diese Fälle, also wie willst du das, wie ist das in einem Gesetzestext festzulegen, wann ist sowas gestattet und wann ist sowas dann nicht gestattet? Also ich finde das sehr, sehr schwierig. Also wenn wir Folter niemals, was ich hoffe, niemals gestatten wollen, dann können wir das nicht, genehmigen. Ich glaube, dass wir nicht zu einem Folterstaat würden, wenn Herr Daschner nur symbolisch verurteilt würde oder gar nicht verurteilt würde. Ich finde, da sind wir, glaube ich, ein bisschen anderer Auffassung, dass man durchaus in einem so durch und durch demokratischen Staat, in dem wir leben, eine solche kleine Grauzone gestatten müsste. Ich war sehr erfreut darüber, dass die von mir sehr verehrte und geschätzte Justizkommentatorin im Spiegel diese Woche, Gisela Friedrichsen, dieses in ähnlicher Weise so interpretiert hat, dass man da etwas großzügig sein sollte. Du sagst jetzt aber nur eben in der Bestrafung oder Nichtbestrafung in diesem einzigen Fall. Genau, das ist aber nicht, ja. Dass du sagst, irgendwie ein Gesetz wird geändert, nein, damit natürlich das nicht. Ist. Nein. Ich weiß nicht. Also es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Also gerade in bei unserer Vergangenheit. Also wir müssen, finde ich. Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Ich möchte mal ein bisschen, also angenommen, dass wäre jetzt dein Kind gewesen, Dirk, dann wäre es ja schon so, dass du dich selbst auch in einer sehr emotionalen Lage befinden würdest. Nein, ich kann es verstehen, ja. Dass das bei dem Mann so weit gekommen ist, dass er das, dass er sehr verzweifelt war, und um diesen Jungen da gekämpft hat. Aber es ist ein bisschen natürlich wie die Frage, die es früher bei der Prüfung auch bei der Verweigerung gab, mit dem Verteidigen. Also ich lehne das ab. Also ich tue es nicht. Also ich nehme keine Waffe in die Hand und ich will auch nicht Gewalt androhen. Ganz einfach. Also sogar die Rechtsgelehrten in Deutschland streiten sich ja wirklich. Da gibt es die große Fraktion und die andere Fraktion, die so sagt. Das ist ein kompliziertes Thema, was man sich auch nicht so rasch ganz schwierig, also beantworten könnte. Christian, danke für deinen Anruf. Ja, geschehen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss. Kommen wir zu etwas Erfreulicherem. Ja. Ich habe gelesen, dass du ein großer Lindenstraßen-Fan bist. Oh ja. Nicht? Ja. Und wir feiern ja bald die tausendste Folge. Das ist unglaublich, ja. Ich würde dich jetzt gerne testen, ob du Lindenstraßen-fest bist. Müsste eigentlich. Müsste also. Ich werde dir jetzt Gegenstände präsentieren, okay. Originalgegenstände aus der Lindenstraße. Die Kollegen haben uns das zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an die Kollegen. Und du sollst jetzt sagen, ich hole sie jetzt gleich raus hier. Toll. Die sind alle schön versteckt hier unter meinem Pult. Und du sollst sagen, entweder wem der Gegenstand gehört oder wo man den Gegenstand in der Lindenstraße sieht, wo er vorzufinden ist. Alles schön eingepackt hier. Gegenstand Nummer 1. Eine Bratpfanne. Bratpfanne, Spiegeleier. Das ist natürlich Marie-Louise Marian vorbei. Das machst du natürlich mit links. Ja, entschuldige, das ist ja ganz, ganz einfach. Ja, da hat sie alles mitgemacht. Ne? Sie hat seit Generationen. Das ist schön. Es ist wirklich die Originalpfanne. Es ist die Originalpfanne. Wir haben versprochen. Die heilige Pfanne der Marie-Louise. Das ist groß. Ja, herrlich. Schön. So mit Pfannen, aber hast du es nicht so, ne? Du bist ja kein Koch. Ich kann nicht mit Pfannen. Ich bin ja Vegetarier und das Einzige, was ich mit Pfannen sind so Ersatzprodukte, nicht mal. Also vegetarische Schnitzel braten, aber meistens brate ich sie zu. Ich habe ja auf dem Boden gelegen, als du bei Bio mal gekocht hast. Oh ja, das war schön. Das Chili, in das ich alles hineingeworfen habe, aus Dosen und sonstigen Dingen, ja. So, wir machen weiter. Also das war jetzt ganz einfach für dich und ganz schnell. So, das zweite könnte vielleicht ein bisschen schwieriger sein. Und zwar eine Figur. Eine mexikanische. Ach so, das ist dann das kleine, das ist Manuel. Also ist das, es ist eine Holzfigur? Das Adoptivkind. Ja. Von der mittlerweile leider verstorbenen Frau Griese. Frau Griese, genau. Ja. Und das steht in welchem Zimmer? Oh Gott, es steht wirklich. Mhm. Manuel hat es mal mitgebracht und hat es irgendjemand geschenkt. Mhm. Oh, das ist wirklich nicht. Naja, also der, in seinem Alter war Klausi, glaube ich, ungefähr. Das ist verdammt nah dran. Oder der Bruder, oder Benny. Es steht im Zimmer von Klausi. Also, der hat es wirklich. Es steht im Zimmer von Klausi. Also das wird. Wir können diese Figur mal hier in. Das ist ja toll. Toll, ne? Da weiß ich ja nicht mehr, hat Manuel die irgendwann jetzt mitgebracht, als er nochmal als Erwachsener auftauchte? Ich weiß es auch nicht. So, herrlich. Der nächste Gegenstand ist eine gelbe Kerze. Es ist eine Kerze in Form von einem kleinen Bär. Ui. Ha! Damit hast du mich jetzt aber, das ist jetzt wirklich schwierig. Eine Bärenkerze. Wer hat denn eine Bärenkerze? Ja. Es gibt von diesen Kerzen, vielleicht als kleine Hilfe, auch noch eine blaue und auch eine rote. Wir haben hier jetzt eine gelbe. Ich bin ratlos. Ich bin wirklich ratlos. Mein Gott. Darf ich dir helfen? Ja, und, bitte. Ich sage mal das Stichwort Fensterbank. Ja, das habe ich schon gesagt. Die auf der Fensterbank stehen aber gelb, blau, rot. Dann sage ich noch eine. Gelb, blau, rot, gelb, blau, rot. Vielleicht das Stichwort Küche. Welche Küche stehen die? Na, ich bin wirklich ratlos. Ich habe keine Ahnung. Diese Kerze und auch die anderen Kerzen stehen in der Küche von Carsten Flöter und Käthe. Nein, ja. Wir haben eine gelb-blau-rote Bärenkerze. Das habe ich wirklich nicht bemerkt. Ja. Ich hänge immer so gefesselt an den Lippen von meinem guten Freund Georg und von Klaus. Das habe ich irgendwie nie bemerkt. In meiner großen Kiste. Jetzt ist das abgespeichert. Ist noch ein Gegenstand. Noch was so Schweres? Nein, ich glaube, das ist ganz einfach. Okay, die Pfanne war so einfach, aber die Bärenkerze. Diesen Gegenstand kannst du schon erstmal hören. Ein Glöckchen. Hat das Else Kling jetzt, weil sie immer bettlägerig ist? Nein. Nein, nein, nein, nein. Das musst du wissen. Wer hat denn das Glöckchen? Es gibt jemanden, der... Ich habe wirklich eigentlich noch keine Folge verpasst. Also, dieses Glöckchen mit dem Glöckchen. Sonst. Ja, es gibt jemanden, der mit dem Glöckchen klingelt, um jemanden vielleicht zu rufen. Gott, heute bin ich schlecht, mein Gott. Also, ich helfe dir. Ja, sag. Es steht im Flur von Doktor. Von Dr. Flöter? Nein, von Dr. Dressler. Von Dr. Dressler? Ja. Um Gung zu rufen? Ja! Oh mein Gott. Aber wann hat denn der, der ruft doch immer nur Gung. Wann hat denn der geklingelt? Das Glöckchen auch dabei. Echt? Das Glöckchen auch dabei. Ja. Ich war halt nicht gut. Also diese Figur ist wirklich wunderschön. Pfanne und die Figur, ja. War ein schlechter Schnitt jetzt. Ich leg dir mal ein bisschen zur Seite hier. Ja, Lindenstraße. Liebe sehr. Dirk und die Lindenstraße. Das hast du gerade gesagt, als wir über die Pfanne gesprochen haben. Du bist Vegetarier. Ja. Du bist Vegetarier und also überzeugter Vegetarier und auch engagiert in der, ich glaube, international agierenden Tierschutzorganisation PETA. Bei PETA und bei Amnesty. Also und auch für Menschen. Genau, für Menschen. Woher kam das? Früher warst du kein Vegetarier. Ich war sowas wie Sichtvegetarier. Ich habe immer gesagt, ich konnte nichts essen, was nach Tier aussah, nur sowas wie Würstchen. Oder Frikadellen, das habe ich mir dann immer so von Bäumen und Sträuchern habe ich mir das immer gewünscht, dass es da herkam. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist ein bisschen absurd. Also ich lasse es mal lieber ganz, da ich ja wirklich eben kein Tier essen möchte, muss ich dann auch nicht das, was nicht nach Tier aussieht, essen, was so unter Umständen ja noch grauslicher ist, wenn man denkt, dass es so groß ist. Nein, das ist okay. Also das, wo ich hoffe, dass sie es freiwillig hergeben, kein Problem, aber ich möchte einfach kein Fleisch essen. Was ja indiskretes Fragen. Mhm. Ich stelle mir in meiner Klischeevorstellung Vegetarier immer so ganz rank und schlank vor, weil die nur Salatblatt essen und ein paar Äpfel. Wie kommt es zur Leibesfülle? Die essen doch eigentlich auch selber, außer dass sie Fleisch essen. Ich glaube nicht, dass man von Fleisch unbedingt so dick wird. Fett, Fleisch. Fett ist ja auch woanders. Ja, Soßen sind ja nicht aus Fleisch. Und du kannst ja Soßen genauso alles machen. Also, das ist, dir entgeht da ja nicht viel. Also, aber du sprichst dem Süßen auch zu. Ja, aber davon, ich glaube nicht, dass es, das ist es einfach, ich esse und trinke gerne. Und ob da jetzt Tier dabei ist oder nicht, das macht nichts mit schlank, oder? Ist dein Freund eigentlich auch Vegetarier? Nein, der ist nicht. Und das geht nur mit täglich Fleisch. Ja, der raucht auch. Und ich rauche nicht und ich trinke gern und er trinkt nicht gern. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man Vegetarier ist, dass das doch schon eine Provokation ist, wenn man das riecht, wenn man in der Pfanne sowas brutzeln. Nein, ich will gar nicht abschalten, dass es auch lecker ist. Und es ist nur, es ist in mir und das war von Kindesbeinen an einfach, dass ich mir das nicht vorstellen mochte, dass das eben ein Wesen ist. Das mag ich. Weißt du, Dirk, ich bin kein Vegetarier. Ja. Ich bin auch nicht aktiv im Tierschutz. Dennoch habe ich, glaube ich, schon einen großen Respekt vor der Kreatur. Ja. Und was mich schon immer sehr ärgert, würde mich interessieren, was du dazu sagst, wir kommen nochmal auf den Dschungel zu sprechen, dass im Dschungel Tiere zum Spaß getötet werden oder Tiere zum Spaß auch gequält werden. Das ärgert mich schon. Jetzt meinst du in unserer Show? Ja, in der Show, ja. Mhm. Werden aber nicht. Also werden zum Spaß. Doch. Also diese gequält. Doch, wenn der Kopf abgebissen wird, einfach nur so zum Spaß. Also da musst du einen Unterschied sehen. Also ob ich jetzt diese Alternative sage, dass da ist jetzt das Wiener Schnitzel, das sie isst, oder sie isst was die Aborigines auch tun, nämlich dieses Insekt und dem wird dabei der Kopf abgebissen, dann wird es gegessen, sie essen es so. Also da möchte ich mich. Ich würde es nicht tun. Nein, aber die Menschen tun, also ich meine, sie würde auch zum Spaß das Wiener Schnitzel essen. Also ich gehe auch nicht hin und knall jemand an, der ein Hühnchen isst. Das tue ich genauso wenig und ich will mich nicht darüber erheben, ob der Aborigine irgendwie da auf die falsche Art ist, nur weil das am Ende noch lebt, das Insekt. Ich habe mir nur so gedacht, und dass ich das provozieren müsste. Nein, es provoziert mich, es belastet mich, weil ich es nicht tue. Ja. Mhm. Aber es kann, natürlich belastet es mich, wenn es noch lebt, ein bisschen mehr, als wenn es eben da verarbeitet ist, aber es ist für mich die Grundhaltung. Ich finde das einfach nur arrogant zu sagen, also das ist falsch, weil der Ureinwohner das halt so und so ist. Also das ist für mich dasselbe. Ist ja sicher, ne? Der Ureinwohner ist eine andere Geschichte, als wenn man das für eine Show macht. Ja klar, aber dann ist es für eine Show auch dasselbe, wenn den Wiener Schnitzel isst. Also das ist für mich dann dasselbe. Also ob wenn da die Alternative ist, isst du das oder das, sehe ich keinen Unterschied. Ich erinnere mich auch an einen Fall, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Staffel war oder davor, wo so eine Art Flusskrebs oder etwas im Wasser gekocht wurde und langsam gekocht wurde. Ja, das war böse. Da habe ich auch sehr mit denen geschimpft. Ja. Also das fand ich das Grauen, weil ich es einfach auch nicht verstanden habe, was sie getan haben. Ja. Hinterher hat man gestoppt. Ich meine, das weiß man doch. Ich meine, das wird hier ja schon nicht mehr so gemacht. Also wenn Hummer oder solche Tiere zubereitet werden, dass sie in dieses heiße Wasser geworfen werden. Fand ich sehr absurd. Ingo ist dran. Ingo ist 34 Jahre alt. Hallo Ingo. Hallo? Ja, hallo Ingo. Ja, hallo Domian und hallo Diaz. Hallo. Ich wollte erstmal sagen, ich bin großer Bewunderer deiner Schauspielkunst. Du bist ein richtig guter Comedian und so manchmal werde ich von Freunden und Bekannten auch so, ja, du siehst aus wie Dirk Bach, du bist genauso, du siehst wie Dirk Bach. Nur ist es halt so, ich weiß auch, dass du sehr sensible Seiten hast, sehr ernste Seiten auch hast, die du hauptsächlich in deinen Theaterstücken spielst. Warum sieht man so wenig den nachdenklichen, sensiblen Dirk Bach im Fernsehen? Weil ich muss auch sagen, also diese Dschungelshow war eigentlich unter deinem Niveau. Ich meine, gut, es wird ganz gut bezahlt, denke ich mir, ne? Nö, also wenn, aber er hat es, ja, ich muss es anschauen, ja. Aber er hat es mit hohem Niveau moderiert, finde ich. Ja doch, ja klar, also er war noch mit das Beste da in der ganzen Show. Wirklich. Ja, also wenn es nur mit dem nach dem Bezahlen ging, dann könnte man vielleicht andere Dinge tun. Also ich mache schon meinen Beruf eigentlich immer aus dem Grund, dass mir das viel Freude macht. Sonst würde ich das nicht tun. Also von daher stehe ich da schon zu dem Dschungel. Aber mein Beruf hat halt viele, viele, viele, viele Seiten. Und die Fernsehunterhaltung, die geht eben von dieser Geschichte über der Serie mit Heller zusammen, über irgendwelche Filme und dann gibt es das Theater und noch ganz viele, viele, viele andere Facetten. Und was du dann den ernsten, nachdenklichen, sensiblen, was auch immer, ist natürlich in unserem Fernsehen heute irgendwie nicht mehr Das gibt's halt einfach nicht mehr. Also diese Fernsehspiele, in denen Schauspieler sowas tun, werden nicht viel produziert. Leidest du eigentlich darunter, dass du so in der breiten Öffentlichkeit eher so als der lustige Mann berühmt und prominent bist und du ja nur wirklich viele andere Seiten auch hast? Ja, das ist halt, die Sendung sehen halt einfach viele Millionen Menschen, die kennen das und die kennen die anderen Sachen nicht. Ich kann sie nicht dazu zwingen, alle in ein Theater zu kommen oder sonstige Dinge zu tun. Also es ist ja nicht an mir, ich bestimme das ja nicht, sondern das ist... der Markt einfach, die Nachfrage. Das Fernsehen, ja. Ist das ja so ein bisschen auch, was sich so ein bisschen anders entwickelt hat. Also ist ja nicht so, als würden wir das begrüßen, dass es nicht auch diese anderen Dinge nicht mehr gibt. Also ich fände es schön, wenn es das gäbe, das gibt es nicht mehr. Lieber Ingo, danke sehr. Selbst hier wird das nicht mehr produziert. So. Ja, ich werde es versuchen. Wir beide kennen uns ja schon sehr lange. Und ich habe die Anfänge deiner Karriere auch mitbekommen. Mhm. Und die ist ja nur alles andere als konventionell. Du bist sitzen geblieben mehrfach, du hast die Schule abgebrochen, du hast keine normale Schauspielausbildung gemacht. Du hast damals, was ich sehr bewundert immer habe, dich wirklich autodidaktisch, du hast dich selbst nach oben gekämpft, du hast dir alles selbst beigebracht und bist Zentimeter für Zentimeter gegangen. Wann wusstest du eigentlich, wann war für dich klar, ich will auf die Bühne, ich will Schauspieler werden, ich will vor Publikum etwas machen? Ich will auf die Bühne war eigentlich, glaube ich, so mit 17 eigentlich erst da. Also ich bin ja so mit 14 habe ich das erste Mal den Hamlet gesehen mit Frau Mattes und mit Herrn Wildgruber und dann wollte ich eigentlich vor allem Theater machen, aber ich dachte, ich werde Regisseur oder so, weil ich wollte das tun, was da auf der Bühne war. Und dass ich das selber tue, war mehr ein Zufall, weil ich dann im Theater hier durch diese Jugendclub-Geschichte bei Heime dann auf die Bühne geraten bin und da bin ich dann eigentlich geblieben, da war dieser Moment. Wie haben deine Eltern damals reagiert, dass so ein junger Typ alles über Bord geworfen hat und sagt, ich will irgendwie zum Theater? Also von unserer Familie her, wo das eben dazugehörte, all diese Sachen, wie Theater und bildende Kunst und all das. Da war das okay, dass da der Wunsch da ist, das wurde auch gefördert, aber die Verzweiflung über eben dieses alles mit dem Sitzenbleiben und dem abgebrochenen Schule und also das war natürlich sehr hart, aber ich glaube, dann waren sie einfach froh, dass sie sagen, da schlägt ja ein Weg ein, wo auch immer das hinführt, aber es hat ja auch ein bisschen gedauert, die mussten da sehr tapfer sein. Ich habe den Eindruck, wenn ich dich jetzt so die letzten 10, 15 Jahre so beobachtet habe in deiner Karriere, du hast ja wahnsinnig viel gemacht. Du hast Lukas gemacht, du hast den kleinen Mönch gemacht, du hast Theater gespielt, du machst Shows, du arbeitest mit Heller von Sinnen zusammen, machst Hörbücher und moderierst Galas und weiß ich was alles. Ist da auch so eine gewisse Unruhe hinter? Ist das ein richtiger Eindruck? Also das ist wahrscheinlich eher diese Suche nach, was kann das alles noch geben? Also ich hätte wahrscheinlich vor noch einem Jahr mir nicht vorstellen können, dass ich sowas tue wie den Dschungel. Also dass es sowas überhaupt gibt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass es da ist. Und wahrscheinlich ist das eine gewisse Unruhe, die mich treibt. Hast du für dich so eine Vorstellung, einen Wunsch, wo du gerne in 20 Jahren stehen möchtest? Ja, wieder an. Ich hoffe, da sind verblüffende neue Sachen dazugekommen. Vielleicht werden noch ganz andere Sachen erfunden. Also jetzt gar nicht, ich meine jetzt nicht Formate, sondern einfach Sachen, an die man früher nicht gedacht hat. Ich meine, wer hätte jemals gedacht, dass es sowas wie Hörbücher gibt? Was für ein absurder Gedanke. Die haben alle immer nur selber gelesen, aber es ist eine große, wichtige Sache mittlerweile in meinem Leben. Es gibt in Köln ein Tode-Herr-Denkmal. Tode-Herr verehrst du sehr. Ja. Es gibt auch ein Denkmal von Willy Milovic. Wäre das ein Traum von dir, dass du irgendwann ein Denkmal hättest in Köln? Nee, also für Trude Herr finde ich das absolut auch richtig, dass es das gibt. Jetzt ist unsere Sendung vorbei. Schon? Schon vorbei. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass du da warst, Dirk. Ich wünsche dir wirklich alles Liebe und alles Gute und ich glaube, es wird weiterhin sehr erfolgreich sein. Ich hoffe, alles dir auch. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war's für heute und wir sehen und hören uns in der Nacht wieder und nächste Woche Samstag ist mein Gast Jürgen Drews hier. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war 1Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.